Eda Wanderer, willkommen zum Greifenklau Podcast, dem einzigen Podcast, auf den auch Grime stolz wäre. Heute mit Christophorus und Greifenklaue. Und oh. Tee. Und Bier. Und wir sprechen über das Thema die OSR-Fibel. Passend zum Karneval, Rollenspiel und Bücher. Richtig. So, ja, also. Erstmal zum Karneval. Dort hat sich Gelbe Zeichen quasi das Thema Bücher und Rollenspiel überlegt. Und ja, sozusagen als Element, was quasi die meisten Rollenspiele auch irgendwie haben, geht natürlich auch über Bücher, über Rollenspiel etc. Und da dachte ich, liegt ja nichts näher, als mal bei System Matters anzufragen, wie das mit der OSR-Fibel aussieht. Genau, die wurde irgendwie letzte Woche, eigentlich sogar diese Woche, bekannt gegeben, dass dazu ein Crowdfunding geben soll, dass es in den GRT mit jeweils 10 Stück pro Paketen gehen soll, also 1500er Auflage. Wahrscheinlich plus noch einige Exemplare für Messen und so weiter. Mhm. Und dass dafür 400 Euro eingesammelt werden sollen. Und das ist innerhalb weniger Stunden förmlich hat das Crowdfunding hingehauen. Ja, meine Kritik daran war, man konnte nur maximal 5 Euro drauf werfen. Du hättest allein schon 400 gespendet. Ich hatte mir überlegt, 20 drauf zu werfen. Aber ja, ist ja auch gut, wenn das so schnell ging und das so viele gab, die das interessiert, ist ja super. Ja. Alles richtig gemacht. Ja, man kriegt für Seite 5 Euro sogar noch 2 Exemplare zugeschickt. Beziehungsweise man zahlt den, glaube ich, 7,50 Euro und kriegt 2 zugeschickt. Ja, und ich dachte, ich frage doch einfach mal, ob es nicht irgendwie möglich ist, schon jetzt drüber zu sprechen. Und Daniel hat mir sein Fahnenlektorat zugesandt. Das erstmal sehr positiv, überhaupt keine Fehler mehr enthält, die mir aufgefallen wären. Ich habe es eigentlich, schon recht gründlich gelesen. Also das sieht alles sehr gut aus. Gratulation ans Lektorat also. Ja, und der Oldschool Primer im Original von Matthew Fincher ist er, glaube ich, ist ja eins der zentralen und meistgelesensten Werke zur OSR, also zur Oldschool Renaissance. Und ja, ich fand auch relativ interessant, mal das zu lesen, was so OSR ausmachen soll. Weil letztlich ist es natürlich auch nur eine Meinung zu OSR. Und gibt ja auch noch genug, die das anders spielen. Und ja, also ich selbst werde auch gerne als wurde schon mehrmals gefragt, so, ja, wir wollen einen Podcast über OSR machen, möchtest du da nicht mitmachen? Da muss ich mal dankend ablehnen, weil ich eigentlich gar keine OSR spiele oder so. Sondern ich bin der Asler, was aber durchaus einige Ähnlichkeiten hat. Mhm. Ja, also wir können mal gucken, was für Unterschiede zum in Häkchen modernen Spiel hier finden, die immer wieder verglichen wird miteinander. Ja. Und wie wir selber das handhaben. Ja, wir fangen mal an mit den 4 Zen-Momenten, die den ersten Teil des Heftes ausmachen. Der erste Zen-Moment ist Rulings, not Rules. Das heißt, der Spielleiter trifft die meiste Zeit Entscheidungen, sogenannte Rulings, ohne dafür Regeln zu haben. Jawohl, also Matthew Finch geht davon aus, das gucke ich nochmal, Matthew Finch heißt er, ja. Fincher, dass der Spielleiter dann quasi direkt die Entscheidung trifft, also sagt, ja. Ich taste jetzt die Wand ab, dann passiert das und das. Ja, gehen wir erstmal auf die Beispiele ein. Die Fallgrube modernen Rollenspiels ist hier das Beispiel. ja, da macht man halt klassischerweise, interessanterweise sein Beispiel ist für mich verdreht herum. Insofern, dass hier lustigerweise der Schurke immer sagt, auf welche Schwierigkeit man würfeln muss. Ja, stimmt. Das ist kenne ich eigentlich eher andersrum, aber wie dem auch sei, also man würfelt irgendwo drauf, zum Beispiel auf den Wert für Fallen suchen, zack, hat man gefunden, fertig. Muss ich keine weiteren Gedanken drum machen. Ja, dasselbe Beispiel im Oldschool-Rollenspiel. Da haben wir also, der Klassiker ist ja der 3-Meter-Stab. Der wurde aber in dieser Situation von einer Steinstatue gefressen. Fand ich sehr lustig. Es wird auch diskutiert, er hat sie ihn jetzt wirklich komplett gefressen oder nicht. Naja, also jedenfalls tastet sich so der Schurke, der hier, der Spieler heißt John und dem Schurken wird auch kein Namen gegeben, wird aber in dem modernen Rollenspiel auch nicht, tastet sich halt voran und entdeckt einen auffälligen Riss im Boden oder ein Viereck im Boden und ja, macht dann zum Beispiel mit seinem Wasserschlauch, guckt, ob das Wasser abrinnt, ob es irgendwelche Muster gibt und deckt dann eine mögliche Fallgrube, versucht sie zu öffnen und es gelingt ihm nicht, sie zu verkeilen und schließlich da genug Abstand am Rand ist, gehen sie einfach drumherum. Ja, da haben wir dann auch gleich das erste Problem, meiner Meinung nach. Denn also mir gefällt am besten eine Mischung aus beiden. Mhm. Das zweite Beispiel, also erstens wird hier so noch vorab gesagt, wenn jetzt ein 3-Meter-Stab gehabt hätte, hätte er es automatisch entdeckt. Ja gut, das ist dann natürlich auch nicht so toll. Also, ob ich denn auf eine Probe würfle oder nicht, ist dann ja noch interessanter, als wenn ich einen 3-Meter-Stab habe und wenn ich ihn anwende, es automatisch entdecke. Ja. Das ist dann auch nicht so... fehlt ja der Reiz. Fehlt auch der Reiz, ja. Also da ist das so ein bisschen ein schlechtes Beispiel. Es gibt sicherlich kreativere Fallen, die mit einem 3-Meter-Stab interessanter zu erkunden sind. Und auf der anderen Seite finde ich es aber auch furchtbar, wenn du im Dungeon bist und dann wirklich jeden Millimeter abtasten musst und dich so... Habe ich gesagt, ich bin da lang gelaufen, ich bin da lang gegangen. Habe ich gesagt, gegangen, ich meinte gekrochen. Habe ich gesagt, gekrochen, ich meinte millimeterweise vorwärts gerobbt. Ja, also das geht halt auch auf die Geschwindigkeit. Man merkt es auch an dem Beispiel, das Beispiel für Oldschool ist deutlich, deutlich länger. Und letztlich finde ich eigentlich so eine Mischung daraus gut. Also zum Beispiel bei Falkenrot kann ich mich dran erinnern. Da gab es auch so 2-3 Fallen, die auch so ein bisschen näher beschrieben war. Und ja, je nachdem, was die SC gemacht haben, konnte man halt dann diesen Wurf halt anpassen. Das finde ich eigentlich ist eine ganz gute Lösung, dass man sich schon damit beschäftigt. Und was ist das eigentlich? Was geht's hier? Da war das zum Beispiel, gab es so eine Elektrofalle mit. Ja, letztlich war das so ein Überschlagskondensator, der von dem Blitz ausgeht. Ich erinnere mich. Zum Beispiel. Oder irgendwie so eine Art Bodenplatte, die halt so wegrotiert. Mhm. Ja, da konnte man schon viel mit machen. Und genau, meine Gruppe 1, zu der du nicht gehört, hat sich damit auf jeden Fall sehr gut auseinandergesetzt. Und ich weiß gar nicht, wie ihr es gelöst habt, aber ich glaube, ihr habt euch auch ein bisschen damit beschäftigt. Also da kann man schon ein bisschen was mit machen als nur ein Wurf. Ja. Das auf jeden Fall. Ja, wie würdest du das sehen? Was ist dir da das Liebste? Ja, ich frage mich sowieso, wie sperrig ist denn überhaupt ein 3 Meter langer Stab in einem Dungeon? Naja, du hältst ihn ja immer tastend vor dir, insofern. Ja, natürlich ist er ja schon relativ sperrig, aber du sollst ihn auch nicht zum Kämpfen nehmen. Also da ist dann halt der mit den 2 Händen kämpft, doch deutlich mehr im Nachteil als jemand, der mit einem 3-Meter-Stab tastet, glaube ich. Ja, ich meine halt grundsätzlich. Ja. Nein, nicht zu füllen. Ja, also die Mechanik dahinter wäre jetzt auch nicht meins. Also, beziehungsweise, dass man sie mit einem solchen Utensil halt umgehen kann, da fehlt ja dann irgendwo auch, ja, wie gesagt, die Herausforderung. Der Spaß, wenn man halt weiß, man tastet sich damit vorwärts und man kann damit jede Art von Falle umgehen. Ja, naja, gut. Also, das Beispiel ist jetzt nur auf die Fallgrube bezogen. Deswegen finde ich eigentlich das Beispiel schlecht. Ja. Weil ich glaube, hätte er eine kreative Falle beschrieben, wäre das Beispiel aber interessanter gewesen. Kann ja auch, wie du schon sagtest, eine Bodenplatte sein, die wenn man drauf tritt, einen Feuerball auslöst. Oder ich wollte gerade sagen, das geht ja natürlich, ja, das geht übrigens auch mit einem 3-Meter-Stab schief. So, da ist der Auslöser für die Fallgrube. So, nein, das war der Auslöser von Feuerball. Ja, also ich habe eine Situation geliebt im World Largest Dungeon. Wir hatten einen Mitspieler, der hat jede Dungeon-Tür aufgetreten und damit quasi jede kluge Entscheidung zunichte gemacht, die man hätte treffen können. Also es kam gar nicht dazu, sich zu überlegen, ja, wie, ne, also einfach nur mal aufgetreten, ganz stumpf und dann draufgeschlagen, was immer da drin ist. Das hat mich natürlich super gelangweilt, weil das ist nun nicht die Art Dungeon Crawl, wie ich sie mag. Ja. Und hat das 5. Mal gemacht, dann war da hinten eine Feuerballfalle und ja, dann danach durfte ich mich um die Tür kümmern. Ja, das sind halt genau solche Beispiele. Ja, wir haben noch ein anderes Beispiel, den Ninja-Sprung. Und zwar steht der Schurke jetzt auf einem 3 Meter hohen Sims. Unter ihm kämpft der Kleriker Frank und ein Goblin macht Anstalten, ihn anzugreifen. Und John der Schurke möchte sein Schwert umklammern und mit Hilfe seines Körpers, Gewichts und des Schwertes den Goblin in Stücke reißen. Sehr gut. Und die Frage des Spielers ist: Und welches Talent nutzt du dafür? Und John, dafür habe ich jetzt kein Talent. Ich versuche es untrainiert. Naja, und dann, schließlich, macht er einen normalen Angriff. Wenn er da runter springt und dann hat er eine 2 gewürfelt und dann entscheidet der Spieler, daneben, du stürzt zu Boden. Ja, und dann ist John der Schurke wiederum angepisst, weil in den Regeln ja nicht steht, dass das so der Fall wäre. Also, ich habe ja keinen Bock mehr. Ja, sie fangen immer ein bisschen an. Ja, dann sagt der Spieler, ich habe dir aber einen +2-Bonus gegeben. Naja, sie fangen halt an zu diskutieren. Weiß ich nicht, wie realistisch das... Achso, und Frank, der Kleriker, macht schon. Ich greife den Goblin an. Ja, es führt also zu Regeldiskussionen. Und John fühlt sich unfair behandelt. Allerdings fühlt er sich auch im Oldschool-Rollenspiel unfair behandelt. Ist das Beispiel auch sehr ähnlich, möchte halt genau dasselbe machen und würfelt ebenfalls eine 2 beim Angriffswurf und das wird halt genauso interpretiert, kommt allerdings auf den Boden, darf noch einen Angriffswurf machen und vergeigt den auch. Achso, nee, genau, den Angriffswurf muss er machen, um zu gucken, ob er sich selber verletzt oder nicht. Okay, naja, also letztlich glänzen beide Beispiele irgendwie nicht so richtig. Also, für mich so eine typische Situation, ich hatte sie gerade auf dem letzten Brot und Spiele bei D&D 5. Da habe ich nämlich keinen Neuling mitgebracht, aber jemand, der vorher nur DSA in seinem eigenen Dunstkreis gespielt hat und mit uns ab und zu Warhammer und Warhammer 40k Rollenspiel. Und der hat in der Adventures League und ja, der wollte dann, der Klassiker, den Pfeil, den er schoss, vorher anzünden. Und daraufhin meint sein Nachbar, greif doch einfach an, das ist das Effektivste. Das ist so, dieses Kreativitätserstickende, das finde ich so furchtbar. Ja, das ist ja, wenn ich da kurz einhaken darf, dasselbe Beispiel. Hatten wir auch schon mal in einem anderen Podcast. Aber halt dieselbe Situation. Da wollte auch einer der neueren Spieler genau das tun. Also einen Pfeil in Öl tunken, weil es gab da halt auch ein Ölfass. Ja. Und den entsprechend dann anzünden. Und die Aussage des Spielers, das war halt dann, kannst du nicht, sieht das Regelwerk nicht vor. Ja, das ist noch fataler, ja. Ja. Ja, hier war es ein Mitspieler, dem das dann ausgeredet hat. Ja, ich finde das eigentlich schade. Also eigentlich genau das ist doch ein spannendes Element, was Rollenspiel ausmacht. Richtig. Und das Problem kann natürlich sein, wenn ich jetzt irgendwas machen möchte, was ein anderer nur mit einem Talent, was sich extra gekauft hat, machen kann, ist das natürlich schwierig. Aber man muss mal feststellen, dass das Beispiel hier einfach schlecht gewählt ist, weil springen kann nun mal jeder. Also es ist kein Beispiel, wo ich jetzt sagen würde, nee, das kann man wirklich nur mit irgendeinem besonderen Talent oder so. Also sprich, da muss man eine Möglichkeit für finden. Ja. Also bei, nehmen wir jetzt mal Pathfinder als Beispiel, da gäbe es ja nun die Fertigkeit der Athletik, dass man das damit kombinieren kann. Genau, du machst eine Athletikprobe, die Differenz, mit dem du es schaffst zwischen deinem Wert und geht als Bonus auf den Schaden. Genau. Fertig zum Beispiel. Weil dass man von 3 Meter runterspringt, jemandem mehr Schaden macht, ist unbenommen. Mal ganz davon abgesehen, dass auch wenn er normalen Schaden macht, dieser Goblin wahrscheinlich tot ist, da kann man auch, wenn er 15 Schadenspunkte mehr macht, ist da auch nichts. Ja. Schadet auch nichts. Das ist halt immer die, immer der Grad. Ne? Wie sehr gehe ich jetzt als Spielleiter darauf ein? Also wenn jetzt der Charakter diese Probe nicht schafft, fällt er dann einfach nur runter und trifft nicht? Oder fällt er runter, weil er halt ungeübt ist? Ich würde mich da an die Klassiker halten. Bei einer 1 passiert halt was Schlimmes, wie es vielleicht am Boden auch passiert wäre, aber nicht wahrscheinlich schon schlimmer. Also klar, wenn du irgendwo runterspringst, verstauchst du halt den Fuß, ja, oder zum Beispiel das Bein oder sonst was. Aber halt bei einer 2 oder so, ja gut, dann ist halt eine 2 und hat das halt nicht so geschafft. Ja, vielleicht zieht er mir auch das Schwert über, hat aber in dem Moment gerade die Breitseite oder trifft halt nur die Rüstung und die Klinge springt ab oder sonst was. Genau, dass man dann sowas Bescheidenes auch dazu erzählt oder erfindet, das finde ich auch völlig in Ordnung. Das ist auch, glaube ich, ein guter Punkt. Ja. Denn wenn du jetzt einfach sagst, ja, du springst runter, triffst nicht, klingt ja anders, als wenn ich sage, du springst runter, holst aus, dein Schwert prallt aber an der Rüstung ab, weil du unglücklich aufgekommen bist. Ja. So, das kann man ja vielleicht dem Spieler dann eher verkaufen, dass es nicht geschafft hat, als wenn ich einfach nur sage, triffst nicht. Oder schaffst es nicht. Richtig. Genau, grundsätzlich. Grundsätzlich sollte man halt immer auf die Kreativität des Spielers eingehen und sie als was Positives betrachten. Ja. Und das kann man durchaus vom Oldschool-Rollenspiel mitnehmen. Was mir an der Maxime oder an dem Zen-Moment nicht gefällt, ist, dass er meiner Meinung nach ein bisschen falsch ausgelegt ist. Rulings not rules heißt nicht, dass man entscheiden muss, sondern man kann auch sozusagen spontan eine Regel erfinden. Zum Beispiel sagen, das kann eine ganz einfache sein, ich würfle ein W6, je näher an der 1, desto schlechter, je näher an der 6, desto besser. Ja. Und sowas mache ich denn persönlich schon häufiger, dass ich halt nochmal gucke oder für mich spontan entschließe, so, ja, wie könnte der jetzt reagieren? Von 1 bis 3 macht er das weiter, was er gerade gemacht hat. Bei 4-5 versucht er nach vorne durchzubrechen und bei 6 versucht er, nach hinten zu entkommen. Ja, oder kenne noch irgendeinen geheimen Fluchtweg oder sonst irgendwas. Hm. Und das mache ich durchaus auch so, wie es mir in dem Moment sinnvoll erscheint. Da brauche ich ja keine Vorlage für. Sowas kann man, denke ich, vom Oldschool-Rollenspiel sehr gut mitnehmen. Ja. Aber halt so, das. Ich glaube, das Beispiel kommt später noch und dann werde ich es dann nochmal erwähnen. Okay, dann haben wir den zweiten Zen-Moment. Die Fertigkeiten des Spielers, nicht die Fähigkeiten des Charakters. Genau, im klassischen D&D, also hier mal als 0. Editionsspiel, weil lustigerweise haben wir noch gar nicht erwähnt, werden auch die meisten wissen, aber sollte man vielleicht trotzdem nochmal erzählen, dass quasi aus AD&D in der 2. Edition, als sie dann den Sprung gemacht hat zur 3., wurde das A gestrichen, weil es halt das klassische D&D nicht mehr gab. Und D&D und AD&D zur Zeit in der 1. Edition existierten ja auch parallel noch halt. Mhm. Und entwickelt sich auch in eine andere Richtung fort. Ja, und jedenfalls wurde dann entschieden, das A wieder zu streichen und D&D 3 hieß dann halt nicht mehr AD&D 3. Ja. Genau, deswegen, weil es halt AD&D 1 gibt, nennt man halt das klassische D&D häufig halt als 0. Edition. Ja, also genau, dass halt die Fähigkeiten des oder Fertigkeiten des Spielers angesprochen werden, nicht die Fähigkeiten des Charakters. Das wird meiner Meinung nach auch ganz gut erklärt, zumindest an anderer Stelle, damit, dass natürlich das auch eine Zeitersparnis ist. Wenn ich jetzt nur noch einmal würfeln muss, spare ich natürlich viel Zeit gegenüber etwas, was ich sehr lang und ausführlich beschreibe. Trotzdem wird halt hier sowas als Beispiel gemacht. Es gibt keine Entdeckenproben, sondern man muss halt die versteckten Fallen und Hebel selber finden, sozusagen. Ja. Oder ein Motiv erkennen. Gibt es auch nicht. Sondern man muss dann halt selber rausfinden, werde ich betrogen oder nicht. Das ist auch mal ein ganz spannendes Element. Rätsel. In Rollenspielen. Weil da kommt es ja auch auf die Logik, das logische Verständnis der Spieler an. Ja. Und nicht auf die Werte der Charaktere. Also, wenn du so ein Verschiebepuzzle hast, beispielsweise, wo du dann irgendwie ein Bild richtig hinschieben musst. Ich bin immer noch der beste Rätsellöser, Baba. Ich vergessen reichen ever. Ja, aber mal ganz von abgesehen. Da trennt sich dann die Spreu vom Weizen. Wobei, dazu muss ich nochmal sagen, dass das Klischee vom dummen Barbaren geht mir sowieso auf den Sack. Das wird ja immer so von Arnie und Conan geprägt, aber wer einmal, so wie du, eigentlich auch da reingelesen hat, wird hier mal merken, dass Conan ist ja ein kein schlauer Fuchs ist. Ja, genau. Ja, deswegen verstehe ich gar nicht, wo dieses Klischee vom dummen Barbaren herkommt, weil eigentlich gibt es das gar nicht, weil die Originale, also sämtliche Originale enthalten das gar nicht, weder Conan noch... Also ich schätze mal, das ist einfach so die Interpretation. Oder? Ja, vielleicht. Also vielleicht nicht unbedingt jetzt den Film allein, aber gut, es gibt ja noch verschiedene Derivate. Also es gibt da ja diesen legendären blödsinnigen Barbarenfilm mit diesen beiden italienischen Bodybuilder-Zwillingen. Auch von System mit einem Podcast drüber. Ja, der Film ist dann wirklich... Also ihn kennt eigentlich jeder, der Fantasy mag. Der Film ist aber halt einfach dumm. Also die Charaktere auch dumm. Das Schlimme ist, dass noch eine der guten Barbarenfilme. Ja, wir haben ja die Barbarenbox, glaube ich, war das, die wir mal gesehen haben. Ne? Wobei es auch, glaube ich, nur um 1% um Barbaren ging und der Rest. Also am besten fand ich noch den mit den Steinzeitmenschen und Höhlenmenschen und ja, dann waren da noch Affen dabei, außerirdische Zombie-Mutanten, das war großartig. Das alles nur, weil sie quasi vorzeitig Erz zu Eisen schmieden konnten und eine Waffe damit gefertigt haben. Das richtig, was alles ausgelöst hat. Also das war echt ein super Plot. Also ich vermute mal, das Klischee rührt ja auch daher, dass die ja nun eingeschränkten, also die leben in ihrer Welt, die Barbaren, immer im Prinzip fernab der Zivilisation. Und wenn sie denn in die Zivilisation kommen, mit den Gebräuchen und den Sitten und den Kulturen halt überfordert sind. Dass sie ja zivilisationsfremd sind, Richtig. Und das impliziert man anscheinend mit, dass sie dann gleichzeitig möglicherweise, ja. Wobei... Eben in den Büchern kommen sie ja damit doch auch meist recht gut klar und recht schnell. Naja, wie dem auch sei. Oder da wird ja der Städter, die Zivilisation, häufig träge im Charakter beschrieben, träge im Denken. Und der Barbar ist quasi der, der sich schnell an der neuen Situation anpassen kann. Deswegen eigentlich komisch, wo dieses Klischee herkommt. Gut, okay. Genau, das Problem beim Bluffen ist meiner Meinung nach, das kommt ja dann so, was weiß ich, als Spieler dann einen schlechten Tag und oder ich schauspielere das dann immer und du glaubst, wie er jetzt Schauspieler, das muss ja gelogen sein. Aber will ich dir nur ein gutes Schauspiel liefern? Also sowas finde ich immer problematisch, wenn man keine Möglichkeit hat, sich sozusagen das abzusichern. Wir hatten das mal beim Vampire Live. Da gab es halt verschiedene Plotlinien. So, und du hattest dann irgendwann immer deine Vermutung, was wozu gehört. Aber du hast ja niemals wirklich zu 100% sagen können, was dazu gehört. Und das war dann so ein riesiges Kuddelmuddel aus Hinweisen und Rätseln, womit keiner mehr was anfangen konnte. Und das ist halt meiner Meinung nach ein Problem. Du brauchst ab und zu mal sozusagen die objektive Sicht von außen. So, aha, der lügt. Oder aha, das stimmt jetzt. Und sonst ist das schwierig. Natürlich muss das nicht alles mit Proben und so weiter immer hinterlegt sein, aber ab und an braucht man das halt meiner Meinung nach. Ja, ist auch ein interessanter Punkt. Also ich kenne es eigentlich fast gar nicht anders, dass wenn man solche sozialen Fertigkeiten ausspielt, beziehungsweise wenn man diese Fertigkeiten anwendet vielmehr, dass der Spielleiter dann, er spricht es nicht aus, aber er verlangt es im Prinzip, dass man dann, wenn ich jetzt auf Bluffen beispielsweise anwende, dass ich das dann als Spieler auch ausspiele. Ja. Dann guckt er mich an und so, dann leg mal los. Ja. mag mal Spaß machen, kann aber auch natürlich Spieler schnell überfordern. Wenn sie denn als Spieler, als Mensch vielleicht ein bisschen introvertiert sind, dass man dann von ihnen verlangt, du willst jetzt bluffen, dann erzähl doch mal, was willst du denn machen? Was willst du dem denn sagen? Vor allen Dingen interessanter Effekt, es bevorteilt ja die Menschen, die im Alltag viel lügen. Ja, mal ehrlich, wenn du immer ehrlich an die Sache rangehst und das im Alltag nicht an die Wahrheit hältst, dann hast du da quasi tatsächlich Nachteile, weil dir nicht so geschickt das aus den Fingern fließt. Ja, richtig. Und dann magst du vielleicht auf dem Charakterblatt einen extrem guten Bluffenwert haben. Ja. Wenn du aber das, was du sagst, dem Spieler dann nicht gefällt. Genau, bei Oldschool muss man natürlich dazu sagen, oder bei Notenedition, dass genau das natürlich nicht auf dem Charakterbogen steht. Das sollte man nochmal... Richtig. Betonen. Also das war jetzt auch natürlich gemünzt auf die aktuelle Edition. Ja, also das ist da schon, finde ich, persönlich eine Schwäche, wenn man denn als Spieler dann auch beharrt. Ja, ich finde, man sollte schon sagen, in welche Richtung der Bluff gehen soll. Also man muss nicht alles ausspielen. Wenn man was ab und an ausspielt, das finde ich auch super und okay. Und finde auch, das Beste ist darauf halt einen Bonus zu geben oder auch einen Malus im Zweifelsfall, weil manchmal, also ich mache das gelegentlich mal, zum Beispiel im Cthulhu-Rollenspiel, da gab es dann irgendwie Blablabla-Agentur und ich dachte, Mensch, das muss eine Versicherung sein. Und ich hatte dann da halt, hing bei denen am Telefon, muss ich mich halt spontan entscheiden, was ich sagen wollte und habe dann sozusagen in diese Richtung was erzählt, Versicherung. Dabei ging es bei denen um irgendwelche Waffen zu vermitteln, also eine völlig andere Richtung. Also da dann ist natürlich auch klar, dass man auf seinem Wurf einen Malus kriegt und völlig verständlich. Aber das kann man nachvollziehen. Genau, halt grundsätzlich sollte man das halt immer gucken, oder bei Warhammer fand ich mal sehr schön, dass halt das, was man gemacht hat, bei so sozialen Sachen immer blaue, wie waren die verstärkenden Würfel, die weißen Würfel, bei Blau war bei Star Wars, und schwarze Würfel kriegt, je nachdem, wie das Argument fruchtete, sozusagen. Genau. Das mag ich im Prinzip sehr. Oldschool quasi komplett auch als Spieler zu entscheiden, das klappt nicht. Also sowas mag ich zum Beispiel überhaupt nicht. Also ich mag das dann schon, dass da eine Probe drauf gemacht wird, die ich gerne anders gewichte. Aber auch was brillant Vorgetragenes kann scheitern und was schlecht Vorgetragenes kann klappen, wenn man halt Glück oder Pech hat, je nachdem. Ja. Dann haben wir den dritte Zen-Moment. Helden, keine Superhelden. Da spricht er was Interessantes an. Das ist etwas, was mir persönlich an Oldschool auch sehr gut gefällt. Dass man immer auf einem sehr niedrigen, bodenständigen Niveau bleibt. Na klar ist man dann trotzdem irgendwann der Zauberer, der möglicherweise unheimlich viel kann. Oder ein Schwertkämpfer, der sich gegen Bauern durchsetzen kann ohne Probleme. Aber wie schreibt das hier in dem Beispiel? Man ist Batman. Oder man wird zu Batman. Batman ist die absolute Spitze, die man erreichen kann. Man ist ein bisschen schneller als normal, ein bisschen stärker als normal, hat eine Menge Gold, eine Betthöhle, einen Butler, einen Gefolgsmann, Klammer auf Robin und coole Ausrüstung. Aber man kann nicht in einem Satz über hohe Gebäude springen. Ein guter Vergleich. Man wird nie Superman. Ja, das fand ich eigentlich ganz interessant, weil das stimmt wirklich, die neueren Rollenspiele haben typischerweise mehr Dampf, mehr Power, behalten sie für ihre Charaktere bereit. Das mögen so Kleinigkeiten sein, was weiß ich, dass du halt die Zaubertricks hast und dadurch dauerhaft Zugriff auf zum Beispiel Magie entdecken oder sowas. Ja. Das missfällt ja vielen auch. Oder manchem auch. Ja, also generell mag ich ja diesen Stufenbereich, ja, ist ja auch mein Sweet Spot bei Pathfinder oder so, also den Low-Level-Bereich. Von daher finde ich es eigentlich schon gut, dass er bei Oldschool-Rollenspielen ausgedehnt ist, dass man da sozusagen in beständiger Gefahr bleibt, auch wenn man dazu lernt. Das finde ich aber auf der anderen Seite auch wichtig, dass sich halt Charakter verändern kann. Ja. Dass zum Beispiel bei Fate fand ich ein bisschen langweilig, dass da eine sehr langsame Entwicklung mit verknüpft ist. Ich finde es schon cool, wenn da irgendwas passiert von Stufe zu Stufe, was ein bisschen mehr ist als nur, okay, du hast jetzt eine Fertigkeit um eins verbessert. Mhm. Ja, eher Batman, eher Superman. Ich? Ja. Eher Batman. Weil das Superman-Beispiel, das habe ich ja erst gehabt. Das also, reicht mir. Stimmt, haben wir schon in diesem Podcast drüber gesprochen. Richtig, in dem einen oder anderen. Kann ich absolut nachvollziehen. Klar, ja, mag man das. Das ist halt tatsächlich so eine große Gefahr bei Pathfinder, dass halt die Charaktere irgendwann so einen Machtzuwachs haben, dass sie halt wirklich. Ja, das ja, also die steigen ja auch, also vom Macht, wenn man es ja zu Ende spielt, man muss es ja nicht, Gott sei Dank, das ist ja optional, aber wenn man es denn macht, die erreichen ja schon quasi Gottstatus. War ja bei D&D im Prinzip ja auch möglich, aber ein sehr, sehr langer Weg. Wir sagen, bei klassischen D&D war das ja, gab es eben auch die Immortal Box? Ja, gute Frage. Also insofern ist halt wirklich die Frage, ob das anders ist oder ob das einfach nur sozusagen im modernen Rollenspiel verdichtet ist. Dass man halt wirklich alle Bereiche erleben kann. Ich schätze mal, das ist einfach nur verdichtet. Also wenn du das ja richtig spielst, dann hast du ja auch auf dem Level auch entsprechende Herausforderungen. Also es verändert sich ja so gesehen nur vom Anforderungsgrad. Ja, irgendwer schrieb mal, dass man halt auf einem gewissen Level bei Pathfinder oder D&D 3 halt nicht mehr die Goblins nebenan jagt, sondern quasi irgendwer möchte unsere Sonne verlöschen, dass es da mal hinspringen. Ja, richtig, richtig. Ja. Also wenn, dann muss aber man. Das würde mir auch keinen Spaß mehr machen, oder? Ja, das ist ja genau der Punkt. Und außerdem, wenn so ein Stufe 20 Charakter irgendwo langläuft, der. Also schwer vorstellbar, dass der mit seiner Gruppe, mit seinen anderen Level 20 Charakteren irgendwo in einem Dorf halt macht. Weil Level 20, die müssten ja alle schon auf die Knie fallen und in der hintersten Ecke steht ja schon irgendwo ein Schrein, wo die Charaktere angebetet werden. Na, das glaube ich nicht, weil ich kenne ja eine Gruppe, die tatsächlich AD&D Langzeit spielt und die sind weit über Level 60 drüber. 60? Ja. Okay, das ist schon jenseits eines Gottes. Ja, ich glaube, die Epic Rules gehen irgendwann bis 40, also von die mussten erweitert werden. Ach, du Scheiße. Ja, wäre auch nichts für mich. Aber haben wir anscheinend Spaß damit. Gut, ja. Also, AO höchstpersönlich auf die Schnauze hauen. Der vierte Zen-Moment. Vergiss die Spielbalance. Ja, also das wird ja so beschrieben, was ja auch häufig so ist, dass moderne Rollenspiele wie Pathfinder, wie der dritten oder vierten Edition, die Spieler da in Häkchen einen Anspruch darauf haben, dass jeder Encounter lösbar ist oder schaffbar ist. Mhm. Dass es immer eine in Häkchen faire Herausforderung ist. Das ist in Oldschool-Rollenspielen aufgebrochen. Ja. Da kann es halt auch andere Herausforderungen geben, von denen man sich halt ganz klar sagen muss, okay, auf die lasse ich mich nicht ein. Also es wird im Prinzip so beschrieben, dass es bei Oldschool-Rollenspielern wichtiger ist, wann lasse ich mich auf den Kampf ein, und da ja auch Mehrwert auf Erkunden gelegt wird, wie wir festgestellt haben, sozusagen, vielleicht umschleiche ich den, wenn ich den entdeckt habe. Ja. Und lasse mich erst später auf den Richtig. Kampf ein. Finde ich auch ein gutes Element. Gibt es auch in dieser Form bei zahlreichen Open-World-Computer-Rollenspielen. Nehmen wir mal als aktuelles Beispiel mal wieder The Witcher 3. Das ist ja eine frei begehbare Welt im Prinzip. Du kannst von A nach B reisen, auf dem Pferd. Du kannst zwischendurch aber auch Begegnungen haben, denen du als Charakter einfach nicht gewachsen bist. Ja. Beispielsweise, wenn du mit deinem Pferd durch einen Wald reitest, mit Plötze, kannst du machen, wunderbar. Wenn du aber plötzlich einem Baumhirten da begegnest, die sind halt sehr hochstufig und du selber bist halt noch eine Stufe drunter oder 2 oder 3 oder 10, haut er dich halt mal kaputt. So. Und finde ich halt super, dass es das gibt. Also, dass die Gegner nicht automatisch, auch wenn sie jetzt solche Wesen sind, die halt per se mal mächtig sind, nicht angepasst werden. Kann man zwar einstellen jetzt in dem Spiel, aber ich wollte sagen, grundsätzlich bei vielen Open-World-Spielen auch das Gegenteil, dass die Gegner quasi mit deiner Stufe mitwachsen. Ach, Oblivion ist da ein gutes Beispiel oder ein schlechtes Beispiel. Elder Scrolls, ja, nimmt aber irgendwo auch dann den Reiz, selber besser zu werden. Ja. Ja. Weil je mächtiger das Monster, desto größer die Schätze, wenn man ja bekanntermaßen weiß. Ja, also ich finde das schon nicht schlecht. Ich habe ja also ab und an dann auch mal D&D Nulti-Edition gespielt oder The Ruined Lord. Und bei D&D Nulti-Edition gab es noch einen ganz spannenden Moment, wo zwei, ich weiß nicht, waren es Oger oder Halbriesen, also jedenfalls eine deutlich höhere Gewichtsklasse als unsere nullte Stufe Charaktere, unsere erste Stufe Charaktere. Und D&D Nulti Edition, das ist noch nicht Labyrinth Lord, da kannst du auf der ersten Stufe als Kleriker noch nicht Klerikersprüche zaubern. Richtig. Da ist Labyrinth Lord quasi die weichere Variante für. Na, jedenfalls haben wir uns vor denen irgendwie versteckt und echt gezittert, dass sie uns nicht entdecken. Das war dann halt in dem Sinne auch ziemlich spannend. Oder ja, da war mal ein Bär im Weg und dann sind wir halt auch einfach umgangen. Weiß ich allerdings gar nicht, es kann auch dann das Leer gewesen sein. Also finde ich schon nicht schlecht, wenn es solche Momente gibt. Und definitiv. Ja, das hat man auch so die Sterblichkeit des Charakters auch vor Augen. Weil wäre es nicht da, fehlt ja irgendwo auch ein bisschen der Spaß. Ja gut, die Sterblichkeit ist ja auch bei beiden in Augen. Ich meine, das ist ja nun nicht so, dass man bei Pathfinder nicht sterben könnte oder so. Auch wenn es sicherlich schwieriger geworden ist. Ja, aber wenn man weiß, das ist halt jetzt ein Gegner, den kann ich aktuell noch gar nicht besiegen. Oder beziehungsweise, wenn ich jetzt mit fünf Kameraden auf einen Ogre losgehe, klappt vielleicht, aber mit höchstwahrscheinlich mit deutlichen Verlusten. Ja, das ist halt zum Beispiel das Interessante an so einem DCC-Funnel, wo du halt durch die Masse deiner Charaktere halt auch eventuell was erreichen kannst, aber immer einen Verlust erleiden wirst. Ja. Och, es gibt da schöne Sprüche wie Reichtum durch Verlust. Ja, ich spiele ja gerade online. Bin sehr gespannt, wie das entwickelt, macht aber gerade unheimlich Spaß. Ich habe die gibt ja für die Trichter-Charaktere halt auch so eine Würfel. Auswürfelgenerator für die Charaktere, und das, wir haben zum Beispiel einen Elfen, der durch irgendein Zeichen, unter dem er geboren ist, zwei Zusatzsprachen hat, unter anderem dämonisch. Als Elf immer super. Also, ja. Das, den habe ich so als geschwätzigen Elfen konstruiert, der halt immer. Auf dämonisch das, flucht, super. Er hat jetzt neulich versucht, quasi festzustellen, wann die Sterne richtig steht, wann der Mond am höchsten steht. Da habe ich dann an zwei gewürfelt und da hat er dann auf dämonisch rumgeflucht. Ansonsten arbeitet er an einem Mario Barth ähnlichen Wert, Mensch dämonisch, dämonisch menschlich. Mal sehen, wann es rauskommt. Genau, mir ist dann noch ein schönes Beispiel dazu eingefallen, zum Anspruch, etwas schaffen zu können. Oder dass etwas sozusagen immer aus Sicht der Spielercharaktere klappen muss. Und zwar, ich weiß nicht mehr genau, welches Abenteuer das war. Auf jeden Fall haben sie irgendwo durchgeschlichen, durch eine Höhle. Und dann gab es dahinter einen Kampf und dahinter waren Türen, die verschlossen waren. Naja, sie haben halt den gegen das, was sie gekämpft haben sie schlagen können und töten können. Die Türen waren aber alle zu und haben auch bei denen keinen Schlüssel gefunden. Schließlich haben sie geschafft, eine der Türen aufzubrechen und auch das, was dahinter quasi lag, besiegen können und haben dann dort auch einen Schlüssel für diese Tür gefunden. Und dann so, das war aber ein Fehler im Abenteuer, dass der Schlüssel nicht davor war. Das ist halt so eine Sicht für Spielercharaktere. Aus Ingame-Sicht macht es natürlich vollkommen Sinn, dass man keinen Schlüssel vor der Tür lässt, wenn man will, dass die Leute da nicht reinkommen. Also ich meine, das wäre so, als wenn man sich selber hier quasi zu Hause die Tür zumacht und anschließend den Schlüssel nach draußen hängt, damit, weil, falls der Einbrecher doch mal vorbeikommt, der gefälligst auch aufschließen kann. Da bin ich als Einbrecher aber sehr skeptisch. Das davon abgesehen, ja. Aber das ist so eine Spielerlogik so. Das muss doch irgendwie, muss ich doch da reinkommen mit einem Schlüssel. Wo ist der? ja, dass es das vielleicht auch nicht geben kann. Das ist halt eine interessante Sache. Oder ich erinnere mich noch an unseren Mega-Dungeon bei DCC, wo dann dieser Ork-Stamm geteilt war und wir absolut keine Geheimtür gefunden haben und schließlich beschlossen haben, dass wir da durch die Wand sozusagen, weil wir wussten, da irgendwo war eine dünnere Wand oder die vermauert war von denen, dass wir da durchgehen, um zu dem anderen Teil des Stammes zu gelangen. Das war zum Beispiel auch eine super Sache. Das hat mir super viel Spaß gemacht. War vielleicht ein bisschen zu lang gezogen. Man hätte das vielleicht zeitlich, also Outgame-zeitlich etwas kürzen können. Aber sonst war das ein schöner Punkt. Ja. Ja, das waren die Zen-Momente. Dann haben wir hier Ratschläge für Spieler, wie man sich im Oldschool-Rollenspiel verhalten sollte. Von angefangen, schütze den Magier, ist eure stärkste Waffe, werbe Kanonenfutter an. Das ist zum Beispiel etwas, was ich auch sehr ungern mache, weil du hast dann sehr viele Leute. Der Spielleiter kommt damit meistens eher nicht so klar, weil er sie selber führen möchte, weil es sind ja alles NSCs. Oder er lässt sie dich führen. Ja, und du hast aber einen gewissen Sinn Verantwortung für viele Leute, von denen wahrscheinlich viele sterben werden. Nee, ist halt so eine unangenehme Sache. Für mich als... Auch aus menschlicher Sicht höchst fragwürdig. Ja. Ja, mal ganz davon abgesehen, dass wie realistisch ist das, wo du gehst in der Taverne und hey, eine Goldmünze für jeden, der mich in die finstere Höhle begleitet. Ihr geht voran. Nee, ist klar. Ja. Naja, also jedenfalls mit dem Konzept bin ich nicht immer so ganz glücklich, sagen wir mal so. Ja, dann über das Kartieren wird noch gesprochen. Und dass man sich gefälligst beim ergrauten Einarmigen der Taverne erkundigen soll. Das übrigens ist tatsächlich ein schöner Hinweis, weil ich dachte mir damals, als ich habe beim ersten Labyrinth Lord Turnier mitgespielt, das, was ich unbedingt machen musste, halt in die Taverne gehen und nach Gerüchten fragen. Hat mich auch total gefreut. Dafür gab es dann halt auf dem Bewertungsbogen extra EP. Leider, es waren irgendwie 10 oder 15 EP, leider natürlich viel weniger als, was weiß ich, irgendein beliebiges Monster später zu besiegen. Weswegen es eigentlich eine pure Zeitverschwendung war. Weil der Schnitt sozusagen EP pro Minute war nicht gut genug, sich das Gerücht anzuhören. Aber gut. Aber gut, vielleicht war ja der ein oder andere wichtige Hinweis dabei. Ja, nee. Gut. Ja, also vielleicht schon, aber so weit sind wir dann nicht gekommen bei dem Turnier. Das wurde immer nur eine Stunde gespielt oder so. Und das, wo es auch so dass eine Rolle gespielt hätte, war zu weit hinten einfach. Gut, dann gibt es noch diverse Ratschläge für den Spielleiter. Das Tao des Spielleiters, der Weg der Ming-Vase. So, da wird jetzt folgende These aufgestellt. Wenn es einen Kampf gibt zwischen zwei Fronten und auf dem Tisch steht eine Ming-Vase, dann sollte diese auf jeden Fall zerbrechen. Oder anders gesagt, wenn gekämpft wird, dann versuche immer das interessanteste Ereignis auf jeden Fall eintreten zu lassen. Also ich meine, die Idee finde ich schon gut, aber das ist so ein Abnutzungseffekt. Wenn ich das 5-mal mache, dann wird es ja auch wieder langweilig. Also da bin ich überhaupt... nee. Ich finde schon, dass die Ming-Vase eine faire Chance kriegen muss, kaputt zu gehen. Ja. Aber ich würde alles immer einer gewissen Chance unterliegen lassen. Gehe ich konform. Ja. Vor allen Dingen, was hier gar nicht erwähnt wird, aber was natürlich auch sein kann, dass jemand erkennt, die Ming-Vase ist wichtig. Das muss ja jetzt nicht unbedingt nur ein teurer Gegenstand sein, sondern aus anderem Grunde relevant so. Der König wollte, dass er seine Lieblings-Ming-Vase da rausholt. Dann könnte auch alle Charaktere auf die Idee kommen, sozusagen sich schützend vor den Tisch zu stellen oder die Ming-Vase einzusammeln und wegzulaufen oder sonst was. Gerade dann sollte sie halt nicht auf jeden Fall kaputt gehen. Weil sonst war das ja von vornherein aussichtslos. Ja. Und man könnte auch auf die Idee kommen, die Monster da wegzulocken. Dass man woanders kämpft, damit sie dann deswegen nicht kaputt geht oder so. Also, ich finde, da gibt es schon genug gewichtige Gründe. Ja, gibt es halt ein Für und Wider. Ne? Da erinnere ich nochmal an, ich habe ja auch im letzten Podcast schon erwähnt, die die Falkengrundrunde mit den entführten Kindern. Waren jetzt ja, die Kinder an sich waren jetzt natürlich das Ziel, man sollte sie retten. Ja. Nach Möglichkeit. Sie waren jetzt aber ja jetzt nicht so questrelevant, dass jetzt die Quest gescheitert wäre, wären sie jetzt alle gestorben. Na gut, wahrscheinlich wäre sie dann gescheitert, hätte uns aus dem Dorf gejagt. Also ich hätte das aber schon als gescheitert gesehen. Es ist ja aber nun mal. Rettet die Kinder! Ach, tut mir leid, wir haben alle tot, aber guck dir an, was wir für coole Rubine gefunden haben. Wir können den örtlichen Markt wiederbeleben. Okay. Ja, aber es ist ja nun bei uns ist ja nun ein Kind gestorben. Ja. Und auch noch das Kind des Aufsehers da. Und also daraus haben sich ja auch wieder ganz andere Sachen ergeben. Genau, ja, also genau. Wenn man daraus interessante Ereignisse generieren kann, dann ist das schon eine gute Sache, aber eben halt immer mit einer gewissen fairen Chance, dass es in beide Richtungen gehen kann. Ja. So, dann haben wir den Weg des Elchkopfes. Nämlich ein Geheimfach hinter einem Elchkopf. Ja, hier ist das Beispiel so ein bisschen ähnlich wie die Falle. Vorhin allerdings ist jetzt halt nicht mehr so standardmäßig diese Fallgrubenfalle. Genau, haben wir hier den Elchkopf, in dem ein Geheimfach drin ist. Modernen Rollenspiel, Spielleiter. Moment, ja. Der Elchkopf, in dem ein Geheimfach ist? Oder ist kein das Geheimfach, in dem mehr. Ein... Ich lese den Text mal vor. Also es ging in beide Richtungen, wo es riecht. John der Schurke. Wir öffnen die Tür, irgendwas im Raum. Spieler da, keine Monster. Da ist ein Tisch, ein Stuhl und ein Elchkopf an der Wand. John, ich durchsuche den Raum. So 24. Spieler da, guter Wurf. Du denkst, dass ich mir Elchkopf zur Seite... Dass ich Elchkopf zur Seite schieben lässt und hätte einen Geheimnis. Elchkopf wäre noch besser. Ja, auch gefühlt. Also der Elchkopf lässt sich zur Seite schieben, dahinter ist ein Geheimnis. Alles klar. Obwohl ich ein Geheimfach im Elchkopf noch besser gefunden hätte. Das wäre meine spontane Anpassung gewesen. So. Ja, und im Oldschool-Rollenspiel halt, da wird erstmal fleißig überprüft, die Boden und die Decke, bevor man in den Raum reingeht. So Tische, Stühle werden unter die Lupe genommen. So, der Elchkopf wird sich angeguckt, irgendwas Besonderes in den Augen. Und dann wird halt ein Elchkopf, ich drehe die Hörner, schaue den Mund, sehe nach, ob er sich verschieben lässt. Und dann, als du versuchst, ihn zu verschieben, bewegt er sich zur Seite. Und dann ist das dann gar einfach. Ja, also. Ich finde beides nicht so schön. Die Problematik ist, dass ein Raum, wo ein Tisch, ein Stuhl, dann der Elchkopf drin ist, der Elchkopf sofort auffällt. Also erstens fällt der Elchkopf sofort auf, das ist völlig korrekt, also dass da irgendwas versteckt ist. Mal ganz davon abgesehen, wie viele Räume kennst du, in denen drei Gegenstände drin sind? Im typischen Raum sind nun mal 20 oder 40 Gegenstände drin. Ja. Und deswegen ist das halt, hat eine gewisse Schwierigkeit. Wenn ich jetzt jeden Raum ausufernd beschreibe, dann dauert das halt einfach lange, wenn man da wirklich alles so detailgenau untersucht. Nehmen wir ein Buchregal mit 200 Büchern. Ich ziehe ein Buch raus, wie heißt es? Moment, ich habe ja eine Würfeltabelle. Ist da irgendwas? Ich ziehe, gucke, ob sich das Buch rausziehen lässt, irgendwo eine Geheimtür hinter. Ich versuche den Schrank zu verschieben. Ist vielleicht ein Hohlraum und irgendwo im Holz des Schrankes? Ist in einem der Bücher was versteckt? Und ne, also du kannst dich ja das ja unendlich ausdehnen. Ja. Ja. Also und das finde ich die Problematik daran. Und ich muss sagen, den Ehrgeiz hätte ich wahrscheinlich auch, da was zu finden zu wollen. Da würde ich zum Beispiel eher über einen Wurf sagen, an der Bibliothekregal kommt dir was verdächtig vor. Wo schaust du denn genau? Also, dass man das so aufbaut. Ja. Der Wurf, das muss ja nicht sofort verraten, was los ist, sondern er kann erst mal sagen, okay, da ist ein Luftzug, da muss irgendwas dahinter sein. Ja, genau, wollte ich gerade sagen, als Beispiel. Das ist ja der Klassiker, genau. Ja. Und dann kann man den Spieler immer noch selber sozusagen beschreiben lassen, wie er und was er genau macht. Das finde ich meistens den guten Kompromiss, sodass man nicht unendlich viel Zeit bei sowas verliert. Ja, das war's auch schon. Ich habe noch ein Beispiel, über das ich neulich gesprochen habe. Da geht es um HeroQuest und die haben so quasi eigene HeroQuest-Regeln gemacht. Der eine lässt immer nur den Raum durchsuchen und der andere, da kann man halt den Raum durchsuchen und jedes Möbelstück und pipapo. Und das war, das halt irgendwie, hat halt sehr, sehr lange gedauert, ist ihnen aufgefallen. Ja gut, wenn du das auch wirklich in jedem Raum durchziehst, ja, weil du weißt ja nicht, was eventuell halt da verborgen ist. Genau. Weil jeder Raum könnte ja relevant sein. Ist das schon, ja. Deswegen beschränkt man sich jetzt in dem Oldschool-Beispiel ja wahrscheinlich auch einfach auf die... Auf Tischstuhl und Elchkopf. Richtig. Ja. Damit man gleich weiß, ah, ein Elchkopf. Was macht denn ein Elchkopf in einem solch kargen Raum? Ich hätte ja unter dem Tisch irgendwas da drunter geklebt. Und der Elchkopf nur zur Ablenkung, damit alle da suchen. Aber gut. Das ist übrigens keine schlechte Sache. Ja. Doppelter Boden im Tisch und Stuhl. Ja. Das ja. Ist bei Captain Blitz eine Folge. Doppelter Boden im Stuhl, das ist ja noch besser. Ja. So, das Taurus-Spieler das. Dein abstraktes Kampf-Fu muss stark sein. Das finde ich wiederum einen sehr interessanten Punkt. Geht darauf ein, dass eine häufig geäußerte Kritik ist, dass es zu einer Serie, Kämpfe zu einer Serie von Würfelwürfen führen. Ich würfle einen W20 daneben, ich würfle einen W20 Treffer, ich würfle einen W20 daneben, ich würfle einen W20 daneben. Reden wir gerade von DSA oder? Nee, bei DSA wäre es so. Ich treffe, ich pariere, ich treffe, ich pariere. Ich treffe nicht. Ich pariere auch. Ich hätte diesmal nicht pariert. So, ich treffe aber. Okay, würfel aus. Ein Schaden. Geht in die Rüstung. Gut, also neben Oldschool DSA. Ja, also die Kritik ist berechtigt und er sagt, dass es halt ganz wichtig ist, zu beschreiben, was man macht, und man hat halt alle Möglichkeiten. Durch Gegner durchzurutschen, am Kronleuchter schwingen, einen Gegner zu verhöhen, damit er auf einen zurennt oder in eine Falle rennt. Einen heißen Teebeutel ins Auge zu werfen. Ja. Das macht man zum Beispiel, wenn man sehr gelangweilt ist davon, dass jemand gerade eine Seemannskneipe aufmischt. Ja, also genau. Kämpfe sollten kein Runterwürfeln sein, das unterstütze ich absolut. Entweder muss eine taktisch interessante Ebene geben, oder es muss vom Beschriebenen her Sinn machen. Das war zum Beispiel was, was sich bei Fate sich schön ergeben hat, dass halt die Kampfbeschreibung sehr schön war, dass man kreative Aktionen machen konnte und dafür mechanisch belohnt wurde. Mhm. Das auf jeden Fall. Das würde ich auch so bestätigen. Das ist mir auch ab und zu bei Dungeon Slayers. Manchmal klappt das sehr gut, dass die Leute dann auch was versuchen. Manchmal klappt es halt nicht so gut. Aber ich kann mich noch daran erinnern, dass die Spieler einen Tentakelpool mit Tentakeln entdeckt hatten, den noch nicht bekämpft hatten, und dann später im Verlauf sozusagen das mächtige Monster, was hinter ihnen her ist, versucht haben, dahin zu locken. Das war ein super Plan. Hat, glaube ich, sogar in dem Fall geklappt. Hätte aber genauso gut sein können, dass der Tentakel einen selber angreift. Ja. Das stimmt. Ja, kommt noch ein bisschen darauf an, ob das System das vorgibt oder die Spieler dazu animiert oder halt nicht. Also man sieht die See zum Beispiel, wo wir gerade bei dem Tavernenbeispiel waren, da gibt es das System ja vor, dass du selber ja den Schwierigkeitsgrad angibst, und je höher der Schwierigkeitsgrad, desto cooler im Prinzip ja die Aktion. Und wenn das halt klappt, dann gibt es dann noch besondere Aktionen bzw. besondere Ergebnisse. Ja, du weißt gar nicht, wie sehr das Hausregel war, wie sehr offiziell. Offiziell. Ja, möglicherweise. Ich sag nur, es gibt auch den entgegengesetzten Weg. Nämlich, je cooler die Aktion, desto leichter ist sie. Das ist ja auch ein cooles Prinzip. Also je cooler man seine Aktion beschreibt und gestaltet, desto leichter wird der Mindestwurf. Das ist natürlich auch eine schöne Sache, wenn man jetzt irgendwie in so einem Genre arbeitet, sage ich mal, wo das möglich ist. Ja, ansonsten geht er auch darauf ein, dass er bei 1 und 20 halt selber immer entscheidet, was passiert. Du hast eine 1 gewürfelt, dein Schwert fliegt aus der Hand, du hast eine 1 gewürfelt, du stolperst und stürzt, du hast eine 1 gewürfelt, dein Schwert hat sich an der Spalte im Boden verkeilt. Ja, das finde ich okay. Bis zu einem gewissen Grad, nämlich wenn das alles so etwa gleichwertig ist. Wollte gerade sagen. Ja. Und vor allen Dingen, davor, du hast eine 1 gewürfelt, nicht du hast eine 5 gewürfelt. Und er macht auch Beispiele für Krits. Die kann man natürlich auch spontan aus der Situation entwickeln. Das ist etwas, was zum Beispiel auch das Star Wars oder Warhammer 3 Rollenspiel natürlich macht über ihre Vorteile und Nachteile. Das ist nämlich genau das, dass man dafür eine Umschreibung findet. Und die können ja auch spontan sein, sind aber trotzdem mechanisch abgesichert, weil sie halt, ja. Weil halt 5 Vorteile mehr sind als 2 und dann ist man halt prinzipiell geneigt, ja für 5 halt mehr rauszuhauen, mehr richtig. Zu beschreiben als für 2. Richtig. Finde ich auch in dem Beispiel auch sehr gelungen vom System her. Du kannst theoretisch ja patzen, aber trotzdem viele Vorteile haben. Ja. Und dass sich das halt ein bisschen abschwächt. Oder du halt zwar selber patzt, aber vielleicht einen anderen Vorteil für deine Gruppe rausholst. Ja, ansonsten genau. Da gibt's, kann man sehr schön halt mitarbeiten. Jawohl. So, dann haben wir noch das Tau des Spieler, das Der Weg der Donnergruppe. Interessanter Name auf jeden Fall. Es geht um Ressourcenmanagement. Ja, war ja. Cool, sehr beliebt. Genau, also genau darum geht es, dass man halt, dass das halt in den modernen Rollenspielen auf ein Minimum zurückreduziert wurde. Wir nennen uns an Dungeon Slash, auch da werden keine Pfeile abgestrichen, weil Spieldesign sagt, macht keinen Spaß. Und das Spieldesign hat im Prinzip häufig auch recht, meistens. Aber, es gibt ja immer ein Aber. Zum Beispiel im World Largest Dungeon war der Anfang so, dass du da gehst du irgendwas nach, gehst da rein und plötzlich geht das Ding hinter dir zu. Ab dieser Sekunde ist natürlich super wichtig, wie viele Pfeile hatte ich dabei, wie viele Essensrationen habe ich dabei und wie schmecken Orks. Ja, das ist immer wichtig. Ja, also, ja, das ist halt wirklich so, ne? Der bist nicht sofort von allen Ressourcen abgeschnitten und dann ist natürlich total wichtig, wie viele Pfeile habe ich eigentlich, weil da gerade ich als Fernkämpfer natürlich ganz schnell in einem Nachteil gegenüber den anderen. Oder erinnere dich an unsere Gefängniskampagne mit dem bei Dungeon Slayers, mit dem Grimmstein. Ja. Ja. Genau, da fängst du ja quasi als Gefangener an. Mit nix und genau, kaum hatte ich den ersten Stuhl, hatte ich 4 Knüppel. Ja. Ja, aber das sind ja solche Sachen. Und das muss man natürlich auch als Spieler wie auch als Spielleiter konsequent. Ja. Genau, da hast du ja geleitet, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Wir haben das sozusagen als so eine Art Mini-Trichter gespielt. Und ich habe von Siko gehört, der hat das halt als online gespielt und die waren halt wirklich so. Sehr by the book, sage ich mal, und kam damit halt überhaupt nicht klar. Ne? Also haben dann versucht, was waren das? Steinstatuen anzugreifen oder Steingolems. Wo man natürlich auf Stufe 1 weiß, man, ein Steingolem ist schon so schwer genug, wenn du aber noch nicht mal passende Ausrüstung hast, das ist quasi unmöglich. Ja. Und ja, in deinem Beispiel war es ja, du bist ja ausgeglichen einfach. Ja, genau, ausgetrickst. Also, so war das ja, denke ich, auch gedacht. Und dann war ja noch dieser Raum mit den 4 epischen Golems. Und ich hatte ja mittlerweile ein paar Stufen gewonnen und habe mich dann halt wirklich darauf spezialisiert, die Talente zu nehmen, die mir da sozusagen was bringen, zum Beispiel im Sinne von Ausweichen, dass mich der erste Schlag nicht trifft. Und dadurch bin ich ja dann durch diesen verfluchten Raum mit den 4 epischen Golems gekommen, auf die andere Seite, um festzustellen, dass dahinter keine Beschreibung mehr existiert. So, Das ist natürlich ein ganz großer, ganz schade gewesen. Aber vielleicht schreibt das mal fort, hat er neulich gesagt. Ja? Ja. Ah, das wäre schön. Ja, es hat definitiv Spaß gemacht. Ja, das sind ja auch so die Herausforderungen, dann halt, die sich dann ja auch einbieten. Also da kommen wir ja auf den Punkt vorhin wieder zurück mit den wann weiche ich einem stärkeren Gegner aus? Mhm. Macht es Sinn, da vielleicht nochmal später zurückzukehren, wenn ich halt stark genug bin, ja. Um Schätze abzugraben oder Erfahrungspunkte einzuhalten, je nachdem. Oder konfrontiere ich die gleich und weiß halt, okay, ich kann es. Naja, in dem Fall eigentlich hätte man es nicht schaffen können. Also seitdem man würfelt laufend also nur 20. Nee, die hättest du nicht schaffen können. Nee, eigentlich nicht. Was mir noch dazu einfällt, ist der geniale, auch dieses Ausnutzen des Dungeon-Terrors. Du hast da halt diese Falle, wo du halt dein Gedächtnis verlierst. Ja. Und da du natürlich, sobald einer stirbt, du ja auch keinen Nachschub an Charakteren hast, habe ich ihm überlegt, dass ich einfach einen der dortigen Wachen quasi gefangen nehme, ihn dahin schleife, in den Brunnen tunke und dadurch, dass er den alles vergessen hat, ihm die Geschichte erzähle, dass er unser Vierter mitgefangen ist und gerade davon getrunken hat, offenbar alles vergessen hat. Und so hatte ich wieder einen neuen Charakter immerhin. Also, super Plan. Ja, aber genau dieses kreative Umgehen mit dem Dungeon, das ist genau das, was mir beim Dungeon-Crawlen halt Spaß macht. Also, wenn Ressourcenmanagement wichtig ist, wenn es Sachen gibt, mit denen man, die man ausprobieren kann, die man nutzen kann, und ja, ne? Ja. Also auch gerade wenn das Abenteuer, das man spielt, ja auch darauf ausgelegt ist, also wie jetzt Grimmstein beispielsweise, wo du ja bei Null anfängst, ja. Da macht es ja auch keinen Sinn, einen Bogen irgendwann zu finden, der unendlich Pfeile verschießt. Richtig. Das macht einfach dann keinen Spaß. Genau, ja, da war schon allein, dass wir irgendwo eine Rüstung hatten und diese Rüstung, ich weiß nicht, waren das so ein Drostmonster oder so, schon das war offen wieder so eine kleine Gemeinheit auf jeden Fall, aber es hat super viel Spaß gemacht, weil natürlich man hat sich gerade eine Rüstung erobert und musste dann sie gleich wieder verteidigen gegen diese Viecher. So, ja, der Weg der Donnergruppe, genau. Also ich habe dann auch noch gesagt, dass natürlich Lichtzauber, dass es nicht unbedingt super ist, wenn man noch auf der 15. Stufe nachhalten muss, wie viel Fackeln man hat, aber im Prinzip Ressourcenmanagement doch viel Spaß machen kann. Das würde ich mal so überstreichen. Achso, und hier ist noch sehr schön, genau, nämlich ob man in einem Dungeon sich zurückzieht oder weiter vordringt. Und sie meinen halt, dass es Anreize geben sollte, sowohl das eine als auch das andere zu machen. Und zwar ein paar Punkte, die entscheidende Charaktere beeinflussen können. Hohe Kosten für die Übernachtung in einem Gasthaus. Eine Belohnung des örtlichen Barons, wenn die Aufgabe besonders schnell erledigt wird. Klammer auf, jeden Tag verringert sich die Belohnung. Ein Gefangener könnte getötet werden und die Kidnapper haben eine Frist gesetzt. Ne? So ähnlich war das bei euch dann. Mhm. Ne? Der Rückweg ist von Monstern, einer Falle oder einem Fallgatter blockiert und ein anderer Weg muss gefunden werden. Das hatte ich übrigens mal, dass wir uns ganz geschickt durch ein verfluchtes Goblin-Lager geschlichen haben, auf der Dieselspitze Pathfinder. In den Dungeon schon reingegangen sind, dort den ersten Mensch, den wir auf den Weg gelaufen sind, von hinten uns geschnappt haben und gefragt haben, wo die Anführerin ist, quasi direkt zu der Anführerin durchgestoßen sind, die gekillt haben. Also bis dahin ist alles echt, echt gut gelaufen. Ich glaube, dann kamen zwei ihrer Lieutenants runter und wollten mit ihr sprechen. Wir dachten, wir hätten das ganz gut abgewiegelt. Und jedenfalls, als wir wieder raus wollten, stellten wir fest, dass irgendwer einen Stein auf das Loch geschoben hat. Das war dann auch super spannend, aus dem Dungeon wieder rauszukommen. Letztlich hatte der Zugang zum Wasser, der von einem verfluchten Riesenkrebs geschützt wurde, mit dem wir uns im Kampf auch schon gestellt hatten und zurückziehen mussten. Ja, bis wir da sozusagen wieder raus konnten, das war schon eine spannende Sache. Ja. Gut, also Rückweg ist abgeschnitten. Die Abenteurer haben sich wegen einer Teleportationsfalle oder schlechten Kartenzeichens verlaufen. Der Schatz wird zerstört oder nach und nach kleiner. Den Abenteurer wurde aufgetragen, nicht zurückzukehren, bis ihre Mission erfüllt ist. Immer ein guter Trick, wenn die Gruppe rechtliche Probleme hat. Eine Wette oder eine andere soziale Situation bedeutet für die Abenteurer, dass sie Geld verlieren oder zum Gespött werden, wenn sie nicht mit einem angemessenen Schatz zurückkehren. Die Abenteurer müssen jedes Mal eine Gebühr entrichten, wenn sie den Dungeon betreten. Ich bin mir sicher, die fallen noch weiter rein. Ja, also das finde ich in der Tat auch wichtig, dass man einen gewissen Druck hat, dass das eine Rolle spielt. Also, dass man nicht die Situation hat, so, ja, okay, ich habe jetzt drei Zauber gezaubert, wir rasten jetzt besser, damit wir beim nächsten wieder voll sind. Das ist langweilig. Es gibt ja auch Systeme, die das so aufgebohrt haben, wie, ich glaube, 13th Age ist das, wo du dann sozusagen hast, du musst vier Begegnungen haben, dann bekommst du eine Regeneration. Wenn du nur drei Begegnungen hast, dann musst du erst eine vierte schaffen, bis du regenerieren kannst. Und wenn das 17 Tage dauert, ist das halt so. Du regenerierst bis dahin trotzdem nichts. Also finde ich von der Idee her gut, das sozusagen mechanisch zu koppeln, aber es sind natürlich in-game nicht unbedingt immer. Ja, das ist ja bei Numenera ist das ja ähnlich. Da hast du ja auch verschiedene Regenerationsphasen. Also du kannst. Das finde ich auch nicht ungeschickt gemacht, ja. Ja, und du kannst im ersten Step, dauert es halt nur eine Runde. Ja. Dann kannst du halt würfeln, wie viele Punkte du regenerierst. Im zweiten Step dauert es 10 Minuten, immer so weiter. Bis halt zu einem vollen Tag. Und da muss man entsprechend auch dann mit dem Rastmanagement, da muss man halt wirklich gucken, wann raste ich jetzt, wie setze ich es ein, kann ich es einsetzen. Ja. Wobei du halt trotzdem noch das Problem hast, dass du von außen irgendwie Druck brauchst, weil sonst kannst du selber sagen, okay, mache ich auch noch hier 2 Tage und dann gehe ich weiter. Ja, klar. Das ist jetzt, hat man ja auch beim letzten Podcast oder schon wieder das Beispiel mit den Kindern bei Falkenrund. Das hatten wir ja vor 10 Minuten. Ja, richtig. Aber da hatten wir halt das konkrete Beispiel. Ja. Wir hatten standen halt vor der Frage, rasten wir jetzt, weil wir ausgepowert waren und retten dann das Kind. Ja, wir dachten, okay, ist halt ein Trigger-Ereignis. Lass mal uns halt rasten, da lassen wir uns jetzt rasten. Aber nein, leider ist während der Rast. Was habe ich nur falsch gemacht, um euch davon zu überzeugen, dass ich jemals ein Trigger-Ereignis gemacht hätte? Ja, aber das sind halt, genau dann kommt ja so ein System wie jetzt bei Numenera auch zum Tragen, logischerweise. Ja. Ne? Wann kann ich jetzt eine Rast mir jetzt erlauben? Beziehungsweise die Rast ist ja von Charakter zu Charakter unterschiedlich. Ja. Wenn jetzt einer noch gar nicht gerastet hat, der andere aber schon 2-mal, dann braucht derjenige, der jetzt schon zum 2. Mal gerastet hat, fürs 3. Mal eine Stunde oder noch länger, keine Ahnung, und der erste Charakter nur eine Runde. Und das macht es ja nochmal spannender. Genau. Auch gerade, wenn es bedroht ist, dass der Rast auch eingehalten werden kann und nicht irgendwann unterbrochen wird. Ja. Ja, genau. Den Aspekt finde ich auch sehr gelungen. Auch bei D&D 5 ist das ganz nett mit der Short Rest, wo du dir halt deine Trefferwürfel, wenn du jetzt 2 Trefferwürfel hast, kannst du bis zu 2 Trefferwürfel deine wieder heilen sozusagen als Kampfausdauer. Und erst wenn die durch sind, brauchst du halt eine lange Rast, um dich erholen zu können. Finde ich ganz geschickt gemacht, um den Kleriker ein bisschen zu entlasten. Ja. Das Healing Pony. Ja, also wichtig ist jedenfalls bei sowas, genau, die Entscheidung muss den Spielern bewusst sein, ne? Genau, das war es damals bei den Kindern. Und genau, deswegen. Ja, auf Kriegereignisse geht er hier gar nicht ein, aber deswegen, genau, das ist immer eine gute Sache, solche Sachen bei der Hand zu haben, um ein bisschen den Druck zu erhöhen. Also ich finde auch gar nicht die Gebühr mit dem Dungeon zu betreten, auch gar nicht so schlecht. Muss ja auch mal irgendwo einbauen. Ja, können wir bei Dings machen, bei Dungeon Slayers bei unserer Runde. Ich meine, wenn wir jetzt schon unendlichen Alkoholnachschub haben, dann können wir einfach auch Dungeons vermieten. Ich habe eine Attraktion. Entschuldigung, der ist nicht unendlich. Ich habe ihn ausgerechnet. Und aufgeteilt. Ich habe das in der Manga mal gelesen. Das war ganz interessant. Da ging es halt auch um, dass die Charaktere mal Dungeons besuchen und naja, die müssen halt auch dafür bezahlen, um da rein zu dürfen. Wenn sie den geschafft haben, können sie was finden oder so viel Gold finden, um dann sozusagen irgendwann in größere Dungeons rein zu dürfen. Und unsere D&D 5 Online-Kampagne hatte so einen ähnlichen Gedanken mit den roten Perlen. Hatte ich, glaube ich, auch bei Gelegenheit schon mal erzählt. Da brauchst du halt, um gewisse Aufträge zu kriegen, musst du gewisse Fähigkeiten oder musst du vorweisen, dass du in der Vergangenheit, was weiß ich, die rote Perle kriegst, wenn du Orga geschlagen hast. Dass du schon gewisse Kampferfahrung hast, sozusagen. Das fand ich eine nette Idee, um sozusagen nach und nach an höhere, Häkchen höhere Aufträge ranzukommen. Ja, klingt auch nicht schlecht. So, letzte Handlungsstützen. Du bist das Regelwerk. Es gibt kein anderes Regelwerk. Mach es schnell, mach es anspruchsvoll, mach es voller Entscheidungsmöglichkeiten für die Spieler. Ja. Ja. Also. Kann man mal so unterstreichen. Nö. also ich würde das anders sagen. Ich würde sagen, also erstens mag ich nicht, du bist das Regelwerk. Mir ist immer ganz wichtig, die Regeln am Tisch sollten alle kennen und sollten verlässlich sein. Trotzdem ist richtig, dass man auf Basis dieses Regelwerks, was auf Papier existiert, man selber sozusagen davon ausgehend seine Entscheidung treffen muss oder treffen muss, wie regle ich etwas, seine Rulings treffen muss. Das finde ich dann genau richtig. so weit gehen wie hier, würde ich ja nicht, weil das heißt ja letztlich, du kannst auch sagen, ja, du hast eine 19 gewürfelt statt einer 20, nö, du bist tot. Das ist dann halt unsinnig. Ja, gut. Also es sollte immer Sinn machen und sollte immer nach Möglichkeit mit Einigkeit oder im Kompromiss mit den Spielern geschehen. Also dieses ganz, das kommt ja auch vom Oldschool mit, der Spielleiter hat das letzte Wort oder so, würde ich ersetzen. Oder viel besser ist es, der Spielleiter sollte sein letztes Wort nicht gebrauchen. Das finde ich viel wertvoller als Lektion, als dass er das letzte Wort hat. Und ja, ich mache das auch schon länger. Ich muss es auch noch nie gebrauchen, weil man immer mit den Spielern reden kann und klar machen kann, worum es geht. Gut, aber den letzten Satz würde ich zumindest auch unterstreichen. Mach es schnell, mach es anspruchsvoll. Ja, mach es schnell vor allen Dingen. Es ist ja auf 25 Grad erklärt, worden, wie du es langsam machst. Also mach es schnell, mach es anspruchsvoll, mach es voller Entscheidungsmöglichkeiten für die Spieler. Jawohl, pflichtig bei. Ja. So, dann haben wir auf 6 Seiten, wie man startet. Auf 6 Seiten, auf einer Seite, wie man startet, in 6 Schritten. Erster Schritt, liest die Zen-Momente. Jawohl. Dann lad dir Sword and Wizardry kostenlos runter. Genau, das hat noch ein bisschen. Oder halt ein 0E-Regelwerk. Lies die Regeln, das heißt ja ein komplett neues Spiel, das letzte Woche von einem respektablen Spieleverlag veröffentlicht wurde. Respektabel. Ja. Ja, bei mir war so ein Lichtmoment allerdings genau umgekehrt von, ich hatte eigentlich Labyrinthlord, ich hätte mir glaube ich ein Dungeon Slayer Abenteuer runtergeladen, wollte es mit Labyrinthlord spielen, habe das auch einmal gemacht. Mein zweites Mal habe ich es mit Dungeon Slayer gespielt und das war so ein Erleuchtungsmoment für mich, weil damals war Dungeon Slayer nur 18 Seiten lang und das ging wirklich richtig gut und rund und schnell. Hm. Ja. Vierter Schritt, entscheide dich, welches Abenteuer du leiten möchtest. Wird hier Tomb of the Iron Gods von ihm empfohlen? Warum auch nicht? Dann fünfter Schritt, ganz wichtig, mach dich mit dem Abenteuer vertraut, indem du es vor dem Spieleabend liest. Und sechster Schritt, leite das Abenteuer und hab Spaß. Jawohl. Dem können wir soweit beipflichten. Ja. Gut, ja. Also insgesamt würde ich sagen, die Oldschool-Rollenspiel-Fibel zum Gratis-Rollenspieltag wird ein tolles Ding werden. Mhm. Wie gesagt, man muss nicht alles so nehmen, wie es da steht. Man kann sich ja durchaus kritisch damit beschäftigen. Man kann trotzdem einiges rausholen. Finde interessant zu lesen, interessant auch die Ansichten von Matthew Finch zu lesen. Wie gesagt, ich würde sie nicht auf die Goldwaage legen oder ich würde würd das schon so sehen, dass die OSR auch nicht nur das so spielt, sondern dass es schon eine gewisse Varianz gibt. Und ja, dann kann man damit viel anfangen. Ansonsten kann man noch sagen, das Cover kommt von Björn Lensing, das neue. Mhm. Das sieht richtig, richtig cool aus. Das tut es. Ja, da ist auch noch was Cooles gelungen. Also was die Jungs von System Matters hier gemacht und geleistet haben, ist wieder mal großartig geworden. Ja, dann würde ich sagen, verabschieden wir uns bis zur nächsten Folge. Ja. Bis dahin. In Bälde. Bis bald. Dieser Podcast ist Mitglied bei analogspieler.de, der Portalseite für alle Podcasts rund ums nicht-elektronische Spielen.